Monte Carlo, möcht ich wandeln unter Palmen mit dir. Siehst du vor Palmen den Himmel nicht, kriegst du den Himmel von mir. Eine Nacht in Monte Carlo möcht ich lernen unter Palmen, wie schön es ist, wenn man eine küsst, die man nie vergisst.